die dem Kind den Krieg erklären und verrückte Träume als Verrat verschreien. Doch aus Kindern werden Leute und die Utopie von heute wird die Wirklichkeit von übermorgen sein. Nichts lähmt die Kraft der Flügelschläge, wenn erst die Schwalben nach Süden zieht. Man kann den Sänger in Ketten legen, aber niemals sein Lied. Ihr könnt alle Unbequemen an die kurze Leine nehmen, für den Geist der Freiheit gibt es keinen Zaum. Träumer, die die Welt gestalten, kann die Macht gefangen halten, aber keine Macht der Welt fängt einen Traum. Mag der Gedanke auf Furcht erregen, dass unseren Träumen Gewalt geschieht. Man kann den Sänger in Ketten legen, aber niemals sein Lied. Ganze Völker könnt ihr knechten, unterdrücken und entrechten und dem Freiheitsdrang den Weg der Flucht verbauen. Immer werden Idealisten wagemutig gleich Artisten, die aufs dünne Hochseil ihre Hoffnung bauen. Die stärkste Kette ist nichts dagegen, sie ist so stark wie ihr schwächstes Glied. Ihr könnt den Sänger in Ketten legen, aber niemals sein Lied. Ihr könnt alle Querulanten zu Verbrechern und Verbanden, für vogelfrei und abschussreif verklären. Ihr könnt Engelsflügel lähmen, doch wer weiß, wohin wir kämen, wenn die letzten Engel abgeschossen wären. Solange wir singend die Welt bewegen, bestimmen wir, was mit uns geschieht. Ihr könnt den Luni in Ketten legen, aber niemals sein Lied. Der Fluch fängt Feuer und führt zum Segen, wie die Zündschnur zum Dynamit. Ihr könnt den Luni in Ketten legen, aber niemals sein Lied. Ihr könnt den Luni in Ketten legen, aber niemals sein Lied.